Wachstum und Wohlstand. Der allgemeinste und in der Summe aussagekräftigste Indikator für das Wirtschaftswachstum ist das Bruttoinlandsprodukt, BIP. Das BIP im Euroraum wuchs von 2008 bis 2012 um 21%, etwas langsamer als in der Gesamtheit der Europäischen Union, wo das BIP um 24% wuchs, und deutlich langsamer als in Schweden, plus 41%, oder Großbritannien, plus 30%. Diese beiden Länder waren zunächst Kandidaten für einen Beitritt gewesen, hatten sich dann aber 1998 doch gegen einen Beitritt entschieden. Aber auch die USA verzeichneten mit plus 32% ein stärkeres Wachstum als der Euroraum. Innerhalb des Euroraums wuchsen seit Beginn der Währungsunion die Diskrepanzen in der Wirtschaftsdynamik. Bis etwa 2005 profitierte das Wirtschaftswachstum in Frankreich und den Ländern der südlichen Peripherie, Italien, Spanien, Portugal, Griechenland, offenbar von der gemeinsamen Währung. Das war die Zeit, in der unterschiedliche Kostenentwicklungen nur ganz allmählich spürbar wurden und die Wettbewerbsfähigkeit zunächst gar nicht oder kaum beeinträchtigten. Gleichzeitig aber profitierten jene Länder, die früher wegen höherer Inflationsraten auch höhere Zinsen bezahlen mussten, von dem einheitlich niedrigen Zinsniveau im Euroraum, das unmittelbar an die niedrigen Zinsen der früheren D-Mark-Zone anschloss. Ein durch die niedrigen Zinsen getriebener Immobilienboom setzte ein. Auch die Staatshaushalte gewannen durch das niedrige Zinsniveau neue Gestaltungsräume. Diese wurden aber leider zum großen Teil nicht zur Entschuldung, sondern für neue Ausgaben verwendet. Seit 2006, bereits vor Ausbruch der Finanzkrise, kippte dagegen der Trend. Das Wachstum in Frankreich und der südlichen Peripherie des Euroraums fiel im Vergleich zu Deutschland und den nördlichen Ländern zurück. Die vergleichsweise stärker steigenden Kosten wirkten sich negativ auf die Exporte dieser Länder aus. Seit der Finanzkrise kam hinzu, dass auch ihre Staatshaushalte in größeren Schwierigkeiten waren und Konsolidierungsbemühungen, unzureichend wie sie sein mochten, das Wachstum weiter beeinträchtigten. Diese Entwicklung setzt sich weiter fort. Ein Ende dieses negativen Trends ist auch im Frühling 2012 noch nicht abzusehen. Gemessen am Wirtschaftswachstum treiben die nördlichen Länder inklusive Deutschland und die südlichen Länder inklusive Frankreich zunehmend auseinander. Die Wachstumszahlen zeigen, ein sich im Wirtschaftswachstum niederschlagender Vorteil der nördlichen Euro-Mitglieder aus der Währungsunion ist nicht erkennbar, denn ihre Volkswirtschaften wuchsen im Vergleichszeitraum auch nicht stärker als die der Nichtmitglieder Großbritannien oder Schweden. Wohl aber scheint sich die gemeinsame Währung für das Wirtschaftswachstum der südlichen Mitglieder zunehmend schädlich auszuwirken. Sie sind einerseits gefangen in einer Kostenfalle, der ihre Exporte behindert und ihre Firmen auch auf den Inlandsmärkten benachteiligt. Andererseits bedeuten ihre Haushaltsschwierigkeiten, dass für wirksame fiskalische Impulse das Geld fehlt. Für den Lebensstandard in einem Land haben die BIP-Entwicklung und das BIP-Niveau allein nur eine bedingte Aussagefähigkeit. Insbesondere für den Vergleich zwischen verschiedenen Ländern kommt es auch auf die Entwicklung von Dienstleistungspreisen und Mieten an. Auch können die Warenpreise bei unterschiedlichen Einzelhandelsstrukturen sehr unterschiedlich sein. Eine unterschiedliche Bevölkerungsentwicklung tritt hinzu.